Hörspiel mit einem weiteren Stück aus unserer Reihe Wirtschaftswunder. Geschrieben hat es der vor allem als Lyriker mehrfach ausgezeichnete 1967 geborene Autor Albert Ostermeier. In Erreger katapultiert er einen rotierenden Hochdruckleistungstrader aus den Bahnen seines Erfolgs in die Ruhigzone eines Burnouts. Solchermaßen auf sich selbst zurückgeworfen, beginnt der Trader über sein Leben nachzudenken. Ostermeyers Text beruht auf umfangreichen Recherchen im Bankermilieu und wurde von Ulrich Lampen inszeniert. Erreger von Albert Ostermeier. Stocks are lower here on Wall Street with the Nasdaq Composite now down 2.4%. Day trading, risks and rewards. The fate of the market will hinge on interest rates coming down. Day traders as well as short-term position traders. The vast majority of people lose money trading futures. Following a profit warning out from software maker Oracle last night after the bell. Just another means of investing in the market. Yet some people almost always make money trading futures. Going down, look at the Dow. It's off 68 points to 10,574. What is the difference? People who are doing day trading understand the risk. The difference that makes the difference is your own mindset. And the Nasdaq Composite at 2252 is down 56 points. Day trading the market who were financially well off and using day trading as benchmark. 10-year notes up 1630 seconds. It's a proven fact that your psychological makeup is the major factor. www.daytraders.com. Was Schreckliches geschieht in mir. Als Kind war ich nie krank. Nur einmal habe ich fast eine Wespe auf meiner Lippe verschluckt, als ich nach Luft schnappte, vor Angst. Die mentale Last aus der Kindheit kann sie daran hindern, auf den Finanzmärkten erfolgreich zu sein. Ich hatte die Wespen in ein leeres Marmeladenglas gelockt, sie zuvor durch den ganzen Garten gejagt und dabei die Blumenbeete meiner Mutter zertrampelt. Meine Freunde haben sie mit den Rasiermessern ihrer Väter in Scheiben geschnitten und als Köder beim Angeln auf die Haken gestoßen. Mir erzählt, so fängt man fliegende Fische. Ich habe meine Wespen, die bösen Wespen, immer nur in Gläser eingesperrt. Hausarrest! Die Gläser mit einem Gummi luftdicht verschlossen, gewartet, bis sie ersticken. Versagen ist eine heilbare Krankheit. Oder sie mit Schmetterlingen und ein paar Heuschrecken in einen Urwald aus Löwenzahn, Kaugummis und alten Nutellaschnitten in meiner Pausenbrotschachtel ausgesetzt, bevor ich die Angeber fragte, ob sie mit mir tauschen wollten. Was hast du denn in deiner Schachtel? Gummibärchen, Erdnussbutter, Schokoladenriegel und das willst du gegen mein Käsebrot tauschen. Klar. Wir sabotieren uns selbst, wenn wir wie impulsive Kinder handeln und nicht wie intelligente Erwachsene. Als Tauschwert bekam ich einen Tritt gegens Schienbein oder sie hielten mich fest und griffen mir zwischen die Beine, erzählten den Mädchen, dass ich mir beim Turnen in die Hosen mache und im Winter die langen, dicken, roten Strumpfhosen meiner Schwester anziehen müsste, die sie mir regelmäßig klauten und mit einer Räuberleiter über den Basketballkorb hängten. The difference that makes the difference is your own mindset. But for the most part there is a learning curve and that can be an expensive learning curve. It's a proven fact that your psychological makeup is the major factor. Germany's DAX index is in positive territory, 28 points higher on 61.52. We do trade stocks that do have good fundamentals. After falling 45 points yesterday. That makes or breaks you as a trader. Ich war nie krank. Keine Grippe oder so. Während die anderen ihre Tempos vollgerotzt haben oder zu Hause blieben und den ganzen Tag ferngeschaut haben, musste ich immer zur Schule. Einmal habe ich gehustet wie ein Lungenkranker und den Husten auf meinen Mini-Mono-Kassettenrekorder aufgenommen, voll aufgedreht, dass es meine Eltern hören mussten. Die Antwort war die Strumpfhose und Kamille inhalieren. Ihre Gefühle haben einen direkten Einfluss auf die Bilanz ihres Budgets. Diese kranken Schwächlinge. Ich war immer gesund. Ein echter Aktivposten. Schon als ich in den Job eingestiegen bin, habe ich den anderen ins Gesicht gesagt. Ich bin einfallsreich, kreativ, jung, skrupellos, hochmotiviert. Die Gesellschaft kann es sich nicht leisten, mich zu verlieren. Bienen habe ich nie gejagt. Bienenstich war mein Lieblingskuchen. Warum sollte ich krank sein? Eine Verwechslung. Oder war das Essen? Die Glasnudeln. Das Schlitzauge, das sie mir gebracht hat. Eine feindliche Übernahme. Heute hätte ich den Coup meines Lebens. Meine Frau hätte nicht sagen dürfen, dass ich ein Verlierer bin. Das Beste, was ein Trader machen kann, ist zu einem Treffen der anonymen Alkoholiker zu gehen. Ich muss mit meinen Verlusten so umgehen wie die mit dem Alkohol. Nüchternheit beginnt und endet im Kopf. Money Manager Greg Smith says that the investor mood is clearly becoming pessimistic. The phone equipment makers like Nokia and Alcatel are climbing as investors. The S&P 500 is off 11 to 1256. Ich bin nervös, aber nicht krank. Nicht krankhaft nervös, bisschen Hände zittern, eine Zigarette vor der Tür. Nur nicht aus dem Bauch heraus entscheiden. Die Wespen habe ich mit Handschuhen gefangen. Es gibt eine sehr enge Parallele zwischen einem Alkoholiker und einem Trader, dessen Konto von Verlusten heruntergewirtschaftet wurde. Der Trader ändert weiterhin seine Taktik und verhält sich wie ein Alkoholiker, der versucht, sein Problem dadurch zu lösen, dass er von Schnaps auf Bier umsteigt. Ich bin gut im Auswendiglernen, kann mir alles merken. Alle Kursunterlagen, alle Charts, Trends. Hier. Im Kopf. Muss nur die Augen schließen und sie durchblättern. Ich habe ein visuelles Gedächtnis, kann mit den Kursen spielen wie andere Schach. Immer ein paar Partien gleichzeitig. Japan, New York. Schweinebäuche aufschlitzen, Zahngold verkaufen, Briefbomben, Pakete aufschnüren. Nur die Mehrzahl von Zukunft ist ein profitables Wort. Futures. Sie haben in diesem Beruf keine Zukunft, wenn Sie so weitermachen. Ich meine, ich habe mich verändert. Keine Beschwerden. Gewinne. Ich habe mich gesund gestoßen. Das Fieber trockengelegt, wurde ganz nüchtern. Ich funktioniere. Ich war am Rand, ja. Aber jetzt. Asien hat mich gerettet. Ich trage nur gelbe Krawatten, hellblaue Hemden. Alle Freunde bringen mir ihr Geld vorbei. In Plastiktüten. Wie ihr Atem das Plastik einzog und wieder ausstülpte. Immer schneller. Ich habe sie alle aus dem Dreck gezogen. Jetzt sitzen sie an ihren Pools und spekulieren mit Eiswürfeln. Wenn sie zugeben, dass sie ein persönliches Problem haben, das ihre Verluste verursacht, dann können sie damit beginnen, ein neues Leben als Trader aufzubauen. Sie können damit beginnen, die Disziplin eines Gewinners zu entwickeln. Ich bin ein Gewinner. Mein Hirn klebt nicht an einer Wand. Kein Grund, sich umzubringen. Man braucht nichts als einen kühlen, gesunden Verstand. Einen glasklaren Blick. Morgens setze ich mich vor meinen Bildschirm mit den Börsenkursen und sage mir, guten Morgen, Superman. Heute wirst du die Gewinne deines Lebens machen. Schatz, reich mir die Butter. Kleine, gib mir einen Kuss, bevor du zur Schule gehst. Hast du auch deine Strumpfhosen an? Draußen fällt Schnee. Immer wenn der Schnee fällt, steigt meine Angst. Emotionale Reaktionen sind an der Börse ein Luxus, den sie sich nicht leisten können. This is a healthier environment. I don't know if the correction's over. You can make money day to day or week to week basis. But only companies that are selling at a very smart price, at a good value. Can make money as stocks. Very few opportunities in the Nasdaq. Only in companies that are making money as companies. And I see lots of opportunities in the financial, the healthcare and the consumer industry. Das Haus. Die Autos, Privatschulen, einen Riesengarten, ein Rasenmäher, fast so groß wie ein Auto, ein Schneideblatt, das den Wespen die Köpfe von den Hälsen rotiert, Blumenbeete, frisch gemähtes Gras, soweit das Auge reicht. Gewinner denken, fühlen anders als Verlierer. Sie müssen in sich hineinsehen, ihre Illusionen beiseite legen und ihr altes Sein, Denken und Handeln verändern. Veränderung ist schwierig. Aber wenn Sie ein Profi-Trader werden wollen, müssen Sie daran arbeiten, Ihre Persönlichkeit zu verändern. Alles ging so schnell. Ich musste an dieses Plakat denken, das ich neulich nachts in der U-Bahn gesehen habe. Das Foto eines Kälbchens, das mit weit aufgerissenen, vom Blitzlicht geblendeten Augen in die Kamera starrt. Der Körper sah aus, als hätte man ihn in eine Kiste gezwängt. Und in großen schwarzen Buchstaben stand: Warum kann dieses Kalb nicht laufen? Verdammt, warum ich? Ich hörte vor meiner Tür ein tiefes Atmen, wie unter Wasser. Hab mir mit einer Briefklammer vor Schreck in den Finger geritzt. Hier sehen Sie die Wunde mit einer Briefklammer. Ein Tropfen Blut fiel auf die Tastatur. Es war alles wie eine Zeitlupe. Der Blutstropfen, der Knall, die Tür. Sie stürmten mein Büro. Ich dachte, gleich springt einer durchs Fenster. Wunderte mich, dass Sie die beiden schon gefunden hatten. Wie konnte das sein? Ich habe die Garage doch versperrt, den Motor danach wieder abgestellt. So schön habe ich Sie lange nicht mehr gesehen. Meine Frau, so ruhig, wunderbar, sanft. Wir haben zwei Wagen. Aber Sie haben mir keine Fragen gestellt, als Sie reinstürmten. Drei Männer. In Schutzanzügen, Scheiben vor den Augen, Sauerstoffflaschen auf dem Rücken. Tiefseetaucher. Mitten in meinem Büro. Handschuhe wie Flossen. Ein Gas. Lachgas. Wahrscheinlich. Ich hab gelacht. Der Schock. Mach deine Augen auf. Wenn ich nicht an das Kalb denken müsste. Ich redete mir ein, du liegst doch am Strand. Die Wellen umspülen deine Füße. Der Sand rinnt durch deine Zehen. Die Kiesel schmeicheln deinen Beinen. Wasser, das die Sonnencreme von der Haut wäscht, nach deinen Haaren greift, wie damals meine Mutter. Als ich in der Badewanne saß, die Knie aufgeschlagen, die Wange aufgeschwollen von einem Wespenstich. Ihre Hände rochen nach Zitrone, die nassen Hosen in der Waschtrommel, frisch gebrühter Kaffeeduft im Gang. Ich im Bademantel mit einer heißen Schokolade, barfuß. Pass auf, dass du nicht krank wirst. Zieh dir Hausschuhe an. Ich lief lieber in Socken rum. Pantoffeln kratzten so an den Füßen. Kam mir darin immer vor wie ein alter Mann, der brabbelnd und sabbernd durch die Zimmer schlürft und nach seinem Tabak sucht. Ob ich hier rauchen kann? Riecht wie das Jod damals auf meinen Knien, wie das brannte. Aber dann habe ich mir immer das Wachs von den Kerzen auf die Finger tropfen lassen. Erst brennt es kurz und dein ganzer Körper flammt auf. Das Wachs verformt sich zu Warzen, die du abkratzen kannst. Pulen wie den Popel aus der Nase, ein kleines. Es musste doch sein. Meine Tochter, die Kleine. Sie hätte all ihre Freundinnen auf der Schule. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Als sie mich betäubten, war ich ehrlich nur einen Tastendruck vom Glück entfernt. I think what the market is doing is just revaluing tech stocks. Because it's right there in front of you. Call it up, then take it. And I think they've overswung it, frankly, on the downside. I'm not excited about the short-term market. I think you do get a correction in the Nasdaq. 5 seconds to have it right. Waren Sie schon mal in einem Handelsraum? Die spielen da Fußball, hocken lustlos zusammen, glotzen Tom und Jerry vom Markt abgeschnitten und im nächsten Moment rufen sie wild durcheinander, hämmern hektisch auf ihre Tastaturen ein und über die Standleitungen schallt quäkend eine endlose Folge von Zahlen quer durch den Raum. Kannst alles handeln. Weihnachtsbäume, Schokoeier zu Ostern. Ich arbeite nur noch allein. Wenn ich an meinem Terminal sitze, fließen dicke Kabel durch meinen Körper, Stromstöße, die meinen Puls kontrollieren, meine Stirn eine Schnittstelle. Wenn das Verhalten des Marktes Ihnen wunderlich erscheint, dann deshalb, weil Ihr Verhalten wunderlich und unkontrollierbar ist. Ich war am Schreibtisch eingeschlafen, übernächtigt, die ganze Nacht Märkte. Mit den Füßen noch hier, mit dem Kopf auf der anderen Seite der Erde. Japan, die Ehre. Ein Mann, der in ein Hotel fährt, um von den Klippen zu springen, oder sich ein Schwert in den Bauch zu rammen. Kitschiger Film. Der Markt verhält sich in vieler Hinsicht wie ein Gegner. Im Büro spreche ich kaum ein Wort mit den anderen. Ich meine nichts Persönliches. Wie geht es Ihrer Frau oder so? Spielt Ihre Tochter auch Klavier? Die Trader, die ständig Geld verdienen, gehen an das Trading mit viel mentaler Disziplin. We certainly did think that the S&P. We upgraded J.P. Morgan. I don't understand the transaction at all. Should be moving higher. This is a case of not a retail firm. And the gains in aggregate this year. To make a good one. Again, with an enormous amount of overlap. We think will be moderate. I think the Germans should not be taking today's results and annualizing them. Here 1 and 1 doesn't equal 2. I think here 1 and 1 equals a 1.5. Es ist schön, dass Sie mir zuhören. Ich gebe Ihnen gerne ein paar Tipps. Tut mir leid, die Adern springen immer weg, wenn man mir Blut abnehmen will. Haben Sie schon einmal Ihren eigenen Urin getrunken? Eine Therapie. Gold, das durch die Kehle fließt. Gold. Alles, was ich berühre. Gegen den Stress. Nicht, dass ich etwa krank gewesen wäre. An der Börse gibt's kein hitzefrei. Nur manchmal bekommen die Kurse die Grippe und fallen aufs Parkett, siechen dahin. Ich habe mir nie in die Hosen gemacht beim Turnen. Das haben die Jungs nur erfunden. Weil ich der Beste war. Überall. Selbst im Kugelstoßen. Deshalb haben sie mich auch immer als Letzten in die Mannschaft gewählt. Um mich zu demütigen, weil ich sie alle auf dem Feld stehen gelassen habe. Immer durch die Beine gespielt. Über die Flügel gekommen. Sie haben mir in der Pause Hundescheiße auf den Schulranzen geschmiert. Das habe ich nie vergessen. Ich habe mir nie wieder etwas gefallen lassen. Wozu auch? It's a proven fact that your psychological makeup is the major factor that makes or breaks you as a trader. Wissenschaftliche Reserviertheit? Und militärische Strenge. Das war meine Devise. Ich war immer eisern gegen mich selbst und andere. Das habe ich in der Schule gelernt. Sie hassen die Besten. Sagen dir, du seist ein Verlierer. Benachteiligen dich. Wollen dich immer erniedrigen. Aber nicht mit mir. Nicht diese Hundescheiße. Wenn sie mich verprügeln wollten, bin ich gerannt. Andere werden ihnen erzählen, ergreife Gelegenheiten, aber behaupte deinen Standpunkt in der Not. Das ist der Grund, warum viele pleite gehen. Der bessere Rat ist, bleib gelassen, wenn sich gewinnbringende Gelegenheiten ergeben, aber renne beim Gegenteil wie ein Kaninchen. Deshalb bin ich gerannt und gerannt. Man muss so schnell rennen, wie man kann, um an derselben Stelle zu bleiben. Ich war ja immer der Schnellste im Rennen. Auf lange Sicht verliert die Mehrheit. Um zu gewinnen, muss man wie die Minderheit agieren. Wenn man normales menschliches Verhalten und Neigungen in das Trading einbringt, verhält man sich eher wie die Mehrheit und verliert unvermeidlich. Wussten Sie, dass die Wall Street nach einer Mauer benannt wurde, welche die Haustiere daran hindern sollte, von den Höfen am Ende von Manhattan wegzulaufen? Das ist noch immer der reinste Zoo. Bullen, Bären, Schweine, Schafe, das ist ganz einfach. Bullen machen Geld, Bären machen Geld, aber Schweine werden geschlachtet. Ich kann kein Blut sehen. Deshalb habe ich auch eine saubere Lösung vorgezogen. Ich dachte, wie Schlaf, wie Einschlafen ist das, wie am Ende einer langen Reise auf dem Parkplatz im Auto einschlafen. Bullen kämpfen, indem sie mit ihren Hörnern von unten nach oben stoßen. Ein Bulle ist ein Käufer, jemand, der auf einen Aufschwung setzt und von Kursgewinnen profitiert. Ein Bär kämpft, indem er mit seinen Pranken nach unten schlägt. Ein Bär ist ein Leerverkäufer, jemand, der auf einen Abschwung setzt und vom Kursverfall profitiert. Sie hat ihren kleinen, süßen Kopf auf den Teddybär gelegt. Sie werden mich schlachten. Schweine sind gierig. Sie werden geschlachtet, während sie handeln, um ihre Gier zu befriedigen. Einige Schweine kaufen und verkaufen in Größenordnungen, die zu groß für sie sind und werden von einer kleinen, gegenläufigen Bewegung zerstört. Andere Schweine halten ihre Position zu lange. Sie warten weiterhin auf Profite, um noch dicker zu werden, auch dann, wenn sich der Trend schon gewendet hat. Nein, ich bin kein Schwein. Ich bin ein Bulle. Die Börse ist ein Labyrinth. Mauern, durch die wild gewordene Tiere rasen. Abgestochene Schweine. Bären, die mit ihren Pranken um sich schlagen. Bullen, die aus ihren Nüstern schnauben und für die die Welt ein rotes Tuch ist, gegen das sie anrennen müssen. Ach ja, dann gibt es ja auch noch Schafe. Dumme kleine Schafe ohne Hirten. Schafe sind passive, ängstliche Trendfolger. Sie hören auf Tipps und Gurus. Glauben Sie an Gott? Manchmal setzen sie sich das Horn eines Bullen auf oder ziehen sich eine Bärenhaut über und versuchen zu schwindeln. Man erkennt sie an ihrem erbärmlichen Blöken, wenn der Markt wild wird. Wann immer die Börse geöffnet ist, kaufen die Bullen, verkaufen die Bären und die Schweine und Schafe werden niedergetrampelt. Since that time till the market, this changed perception. These guys make software. We've had a market has more confidence in the euro. Help large companies track. Assassinated all the generals that gave us those. And that's going to be hard in the current environment. Fast rampant returns in the Nasdaq over the last couple of years. When oil prices are hurting the European economies. Entire infrastructure. I think we're in decent footing from a valuation standpoint. Desktop computers to truck fleet. Then we're not going to see very much of a bounce. Perhaps some of the best footing we've seen in the last 3 years. Ich fühle mich etwas niedergeschlagen. Es wird wohl an den Medikamenten liegen. Warum vermuten Sie eigentlich, dass ich krank sei? Ansteckend krank. Ein Missverständnis. Sicherlich eine Intrige. Insidergeschäfte. Man will mich beseitigen. Sicher. Die Tests werden es Ihnen beweisen. Ich bin völlig gesund. Etwas blass, ja. Überarbeitet. Einen Schnupfen. Aber wer hat den momentan nicht? Haben Sie das ganze Büro evakuiert oder nur mich? Sie müssen meine Familie nicht verständigen. Bis heute Abend bin ich ja wieder zu Hause. Rufen Sie bloß nicht an. Es wird niemand abheben. In diesem Geschäft muss man vorsichtig sein. Oder haben Sie jemand vorbeigeschickt? Bitte unterlassen Sie das. Mir wäre es sehr recht, wenn es unter uns bliebe. Wissen Sie denn, wie viel Geld Sie mich kosten? Ich kann die Kurse mit den Augen hören. Ich habe ein akustisches Gedächtnis. Man muss die Welt wie eine Partitur lesen können. Und Sie müssen der Dirigent sein. Immer den Stab in der Hand behalten, wenn die anderen den Löffel abgeben. Ich hatte in den letzten Tagen, aber das ist kaum der Rede wert, Verdauungsschwierigkeiten, die Nervosität. Keine Krankheit. Oder vielleicht was Falsches, die Glasnudeln gegessen. Ist das eine trockene Luft hier, wie Schleifpapier mein Hals? Ich muss trinken, der Schock. Ist schlecht. Ich weiß ja, dass das hier eine Klinik ist. Ich habe immer vor den Krankenhäusern Männer in Bademänteln mit Bierflaschen in der Hand rumstehen sehen. Mich gefragt, ob... Nein, ich möchte eigentlich kein Bier, aber vielleicht etwas Schärferes, das den Rachen putzt, wie es so schön heißt. Mir ist etwas übel. Die Aufregung schlägt mir total auf den Magen. Ich habe die Situation hier noch nicht verdaut. Unter Kontrolle ja, aber... Also nur einen Schluck. Wenn sich das mit den Tabletten verträgt. Now thanks to the growing power of the internet, trading room, daytraders.com, where an increasing number of investors have become day traders, the more advanced traders, daytraders.com, these are folks who buy and sell stocks within hours, who are going in and out of the market, maybe even minutes, create wealth from nothing, daytraders.com, in hopes of pocketing quick profits. Verlierer gehen pleite, weil sie an Verlustoptionen festhalten. Wie Saddam. Genau wie Saddam. Er hält sich an einer Long Position in einem beständig fallenden Markt fest und sagt sich, ich werde aussteigen, wenn ich 0 auf 0 über die Runden kommen kann. Und dann später, ich werde beim nächsten relativen Hochstand herausgehen, wobei die ständig nach unten sinken, während die Zeit verrinnt. Letzten Endes, als der Bodenkrieg dann in vollem Gange und sein Heer stark dezimiert war, gab Hussein endlich auf. Er benahm sich wie ein Trader, der an einer Position in der Verlustzone so lange festhält, bis sein Konto praktisch leer ist und der dann in völliger Verzweiflung ausruft: Nehmt mich aus dem Markt. Es ist mir ganz gleich, zu welchem Kurs. Nur raus aus dem Markt. Nur raus. Die Moral der Geschichte lautet: Wenn du keinen kleinen Verlust ertragen kannst, dann wird dich früher oder später ein Bombenverlust treffen. Meine Mutter hatte immer zu Kopfschmerzen. Ich glaube, sie hat sich nach ihrem Tod statt in ihr Grab in meinen Kopf gelegt und klopft mir seitdem dauernd gegen die Schläfen, lüftet die Betten aus, donnert ihr Tristan Tremolo in mein Ohr. Die Kränze, die wir ihr nachgeworfen haben, hängen um ihren Hals und verfaulen in meinem Hirn. Zuerst dachte ich, dieser unangenehme Geruch. Ich hatte sonst nie Mundgeruch, seit meine Mutter das Zeitliche... Keine Erbkrankheit. Krebs. Schlicht Krebs. Metastasen. Geschwüre. Chemotherapie. Mir fallen die Haare aus. Was nichts heißen soll. Nur der Stress. In meinem Beruf altert man in Sekunden. Manche halten sich einen Spiegel über den Kopf und entscheiden dann, ob sie kaufen. Es ist eine Art Biomethode. Du bekommst Herpes, bevor die Kurse zu fallen beginnen. Andere fühlen ja auch mit ihren Gelenken das Wetter. Hochs und Tiefs, man muss das System erkennen. Ich handle mit meinem ganzen Körper. Ändern Sie Ihre Denkweise, dann ändern Sie Ihren Körper. Ändern Sie Ihren Körper, dann ändern Sie Ihre Denkweise. Voller Körpereinsatz bei mir. Meine Organe sind Privateigentum. Ich unterschreibe nichts. Hervorragendes Genmaterial. Wenn Sie mich hier schon wie einen Affen einsperren, wären ein paar Optionsscheine schon angebracht. Ich denke, dass letztendlich kybernetische Techniken in der Lage sein werden, den Menschen in jeder Hinsicht zu übertrumpfen. Auch beim Trading. Ich kann nicht glauben, dass nur weil wir aus Kohlenstoff und Phosphor bestehen, wir Dinge tun können, die Silikon und Kupfer nicht können. Und weil kybernetischen Mechanismen viele unserer menschlichen Grenzen fehlen, werden sie eines Tages in der Lage sein, es besser zu machen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der weltbeste Trader irgendwann ein Roboter ist. Stocks have opened higher here on Wall Street. 16 points at 10,466. Stronger sectors include 25 points or less than one quarter. Computer systems 1%. Entertainment and software. The Nasdaq composite, which was down more than 90 in the final session. The weaker sectors are telephone. And up 14 at its best level. Well, computer-related shares were 6.4%. Dell Computer and Cisco Systems. 65 to 21.17. There are some attractive values out there. Almost 1%. Meine Mutter, was da aus meinem Rachen raus stinkt. Wenn ich beim Zahnarzt sitze, bekomme ich panische Schweißausbrüche. Sie müssen mir den Mund aufreißen. Wenn er sie sieht, diese Peinlichkeit. Ich kaue auf den Nägeln, ja. Nervosität. Bin dauernd unter Strom. Lauter kleine Schläge, selbst im Urlaub. Die Zeitung. Warum muss es überall Zeitungen geben? Telefone. Eigentlich ist es schön hier. So ruhig. Ich nehme es mir jedes Mal vor. Eine kleine Insel in der Südsee, zu der man hinrudern muss. Kein Telefon. Keine Satellitenschüssel. Keine gottverdammten Handys. Mein Leben ist ein Film in einer Fremdsprache, als dessen Untertitel Börsenkurse laufen. Ich bin ein Informationsjunkie. Alles ist Information. Die Börse ist die DNS der Gesellschaft. Sie müssen sie nur zu entschlüsseln wissen, den Code knacken. Gott hat eine starke Performance. Sie können alles in Zahlen übersetzen. Meine Kleine war die Klassenbeste in Mathe. Sie hätte sicher am Ende des Schuljahres einen Preis gewonnen, wenn ich sie nicht. Ich habe mit ihr jeden Morgen Kopfrechnen geübt. Meine Frau konnte nur die Geheimnummer meiner Kreditkarte auswendig. Ich bin aufgestiegen, quasi über Nacht. Man ist erheblich besser dran, mit praktisch nichts in den Markt einzusteigen. Unter Einstellung, dass man es sich nicht leisten kann, zu verlieren. Ich würde eher auf jemand wetten, der mit ein paar Tausend anfängt, als jemand mit Millionen. Ich habe auf mein eigenes Konto mit nichts, mit wirklich nichts angefangen. Zu versuchen, den Insiderhandel einzudämmen, können Sie damit vergleichen, als ob jemand Ratten von seinem Hof vertreiben wollte. Pestizide halten die Ratten unter Kontrolle, aber sie können sie nicht ausrotten. Ich habe überhaupt kein Verhältnis mehr zu Geld. Sie können ein ganzes Land vernichten. Einfach mit der Kante Ihres Rechenschiebers vom Schreibtisch in den Papierkorb schieben. Wenn Sie seine Währung abschlachten, dann sehen Sie die Jungs mit geweiteten, blutunterlaufenden Augen vor den Börsennachrichten sich mit Macheten die Hälse durchschneiden. Sie kommen nach Hause, aus dem Büro, laufen durch den Park mit dem Handyknopf im Ohr, halten sich fit, springen unter die Dusche. Ich habe mir das geleistet. Boxen wie im Hotel, NTV, während du auf dem Klo sitzt. Ich kann, wenn ich beim Pinkeln stehe, die Kurse verfolgen. Überall Monitor. Im Büro, der Küche, im Flur, im Wohnzimmer, selbst neben meinem Bett. Die Märkte schlafen ja nicht. Nur beim Rasieren schalte ich aus. Es macht keinen guten Eindruck, wenn dir das Blut auf den Krawattenknoten tropft. Mittelalterliche Ritter hielten nach den schärfsten Schwertern Ausschau. Und die modernen Anleger halten nach den besten Trading-Tools Ausschau. Sie müssen sich das einfach so vorstellen, hier drinnen, dieses schreckliche Zimmer, also das ist wie eine Blackbox. Und was in einer Blackbox vorgeht, bleibt geheim. Sie können die Box mit Daten füttern und sie sagt Ihnen, wann Sie kaufen und verkaufen sollen. Es ist wie ein Zauber. Eine Möglichkeit, Geld zu machen, ohne nachdenken zu müssen. Meine Tochter hatte einen Hamster. Ich konnte es nicht ertragen. Manchmal bin ich etwas cholerisch. Da muss ich mich abreagieren, um wieder rational zu werden. Ich habe ihm den Kopf abgebissen und es auf den Hund geschoben. Wir mussten ihn dann einschläfern lassen. I think Deschmos is going to turn out to be a good thing for us. We're modestly underweight U.S. stocks right now. I think that right now everyone's sort of a little down on them just because it's changed. I think that there's more work to do on the downside. I think that, you know, you take a stock or you take... We're setting up for an attractive buying opportunity. ...company from 16 places for buyers and sellers to trade to 100 places. We've got to see a point where the Fed is a little bit closer. I think eventually that turns out to be a good thing. Early next year at the earliest. Ich möchte jetzt bitte gehen. Sie können mich hier nicht gegen meinen Willen festhalten. Ich bin ein freier Mensch. Das ist purer Informationsentzug. Jetzt huste ich schon Blutströpfchen und spucke Speichel beim Sprechen. Ich werde hier noch krank. Vielleicht habe ich mir hier einen Virus eingefangen. Wer hat mir zuletzt gesagt, dass er mich liebt? Ich kann mich nicht erinnern. Ich bewege mich plötzlich so langsam. Alles wie blockiert. Ich bin ein Einzelgänger. Das ist überlebensnotwendig. Schon in der Schule war ich allein. Einer gegen alle. Das stärkt die Abwehrkräfte. Sie müssen immer konzentriert sein. Wach wie ein Adlerauge. Die Mitglieder einer Gruppe glauben anderen, insbesondere dem Gruppenführer, viel mehr als sich selbst. Es ist wie im Krieg. Der beste Indikator für die Effektivität eines Einzelnen im Kampf ist das Verhältnis zu seinem Offizier. Ein Soldat, der auf seinen Anführer vertraut, wird ihm buchstäblich bis zu seinem Tode folgen. Ein Anleger, der glaubt, einem Trend zu folgen, kann an einer Verlustoption festhalten, bis sein Kontostand auf Null gebracht ist. Mein Psychiater hat mir das erklärt. Gruppen werden durch die Loyalität ihrer Mitglieder zu ihrem Anführer zusammengehalten. Unsere Gefühle einem Gruppenführer gegenüber gehen auf die Gefühle zu unseren Vätern zurück. Eine Mischung aus Vertrauen, Ehrfurcht, Angst, dem Wunsch nach Lob und potenzieller Aufruhr. Wenn wir uns Gruppen anschließen, geht unser Denken über die Belange, die die Gruppe betreffen, auf das Niveau eines Kindes zurück. Ich habe es auch mit Hypnose versucht. Schlechte Phase, Verluste, eine Sperre im Kopf. Man muss das vorhandene Bild der bevorstehenden finanziellen Katastrophe auslöschen und ein neues Bild von einem glücklichen, zuversichtlichen und erfolgreichen Trader in fröhlichen Farben malen. Durch Tiefenentspannung kann man die kritische Urteilsfähigkeit des Bewusstseins umgehen und eine direkte Verbindung zum Unterbewusstsein herstellen. Alles Übel liegt in der Kindheit begründet. Ich habe ihm nichts von den Wespen erzählt. Da bin ich mir sicher. Er hat mir das zu erklären versucht. Manche Marktteilnehmer müssen für ein einem anderen Menschen zugefügtes Unrecht Wiedergutmachung leisten. Für manche lautet der Ausweg Selbstmord und manche bringen im Beruf absichtlich schlechte Leistungen und manche verlieren Geld an der Börse, um sich zu bestrafen. Ich habe ihn gezwungen, ein Tonband mitlaufen zu lassen. Als er mir einreden wollte, der Grund für meinen Verlust sei der Hass auf meine Frau und dass ich mich an ihr rächen und mich deshalb ruinieren möchte, damit sie mich verlässt. Als er mir das ins Gesicht sagte, habe ich ihn in einen tiefen Schlaf versetzt. The currency is accruing in value. Zero coupon tax-free municipal bonds. Put money into... This takes out risk in the system. Offer you an opportunity. We trade over 2 billion shares a day. To grow today's dollars. Part of a multi-trillion Hollywood dollar economy. Takes out error in the system. And the value of those eyeballs... Into the tuition payments of the future. Keeps increasing every single day. Call the bond professional. This is the cost of transactions. 800. You can then take the accrued value... 888. Cash it out for real U.S. dollars. 8118. And we guarantee an exchange rate of 1,000,000 to 1. Keine Tulpenzwiebel. Da bin ich abergläubisch. Keine Tulpen in meinem Haus. Wenn Gäste kamen mit Tulpen, Freunde meiner Frau, ich habe sie nicht über die Schwelle gelassen, nicht auf meinem Grundstück. Ich bin bis zum Container gelaufen und habe sie zerstückelt. Wenn ich Tulpen rieche, verkaufe ich. Nicht mal als Seidenpapier sind sie mir was wert. Meine Frau liebte Tulpen. Sie hat heimlich diese schlapprigen Blätter in eine Vase gestellt. Und damit hat alles begonnen, diese Entfremdung. Nur die Tulpen sind schuld. Ich habe meine Frau auf Rosen gebettet und sie schleppt die Tulpen ein. 7 magere Jahre. Als ich den Motor anwarf, habe ich Tulpen gerochen, obwohl man Tulpen nicht riechen kann. Sie duften nicht. Doch ich habe sie gerochen. Sie waren stärker als ihr Parfum. Ich bin mir ganz sicher, sie wollte mich quälen, erniedrigen. Sie hat darauf spekuliert, dass ich, aber ich habe es nicht. Nie. Mich packt eine panische Angst. Sie müssen mich freilassen. Alles, was ich berühre, wird zu Gold. Das Bett, das Thermometer, alles Gold. Mein Urin, flüssiges Gold. Wie ein Wunder. Ein goldenes Labyrinth. Und ich bin der Bulle darin. Ich habe keine Ticks. Jeder Tick nimmt den Verlierern Geld und gibt es den Gewinnern. Wenn immer sich die Kurse bewegen, erleidet ungefähr die Hälfte aller Trader Schmerzen. Wissen Sie, was für Schmerzen ich täglich ertragen muss? Sie legen sich eine Stange Zigaretten auf Ihren Schreibtisch und inhalieren Informationen, lesen den Rauch, analysieren, wie die Asche von der Kippe fällt, interpretieren plötzlich Ihren Kaffeesatz, den Strahl beim Pinkeln, die Augenränder des Kollegen im Fernsehen, ob er mit den Füßen scharrt, bei welchem Namen er zuckt. Alles eine Frage von Sekunden. Trader reagieren auf Verluste wie Frösche auf heißes Wasser. Wenn Sie einen Frosch in einen Topf mit heißem Wasser werfen, dann wird er sterben. Wenn Sie aber einen Frosch in kaltes Wasser setzen und es langsam erhitzen, dann kann er überleben. Ich habe einen Frosch im Hals. Ich sage mir immer. Und ich habe selbst schon meiner Tochter mit auf den Schulweg gegeben. Sie wäre sicherlich, wenn also, ich sage mir. Verdiene Geld. Verdiene es, wenn du kannst, auf anständige und ehrliche Weise. Falls nicht, verdiene es irgendwie. Viva Rock Vegas, by the way, is an aggressive buy. A single point of access to all of the banks with which they have relationships. I'd be accumulating at these prices. Number one, it should make dealing a lot more convenient. Buy till hands bleed. To make back office processing more efficient. You're going to make money on this one. Ich sage Ihnen, die Börse ist die pure Todessehnsucht. Daraus muss man Kapital schlagen. Sie riskieren Ihr Leben. Ein aus 3 Metern Höhe fallendes, scharfes Messer kann man nur auffangen, indem man sich wehtut. An manchen Tagen regnet es Messer. Und der Tag beginnt mit einer Schnittwunde. Aber sonst bin ich völlig gesund. Ich war nie krank. Sie dürfen mich nicht länger von der Außenwelt abschneiden. Wie sollte ich auch krank sein? Ich meine, ernsthaft krank. Wenn ich ein Problem habe oder mir der Mut vor einem großen Geschäft fehlt, habe ich eine ganz simple Technik, um mich wieder auf Kurs zu bringen. Setzen Sie sich einfach in eine Zeit zurück, in der Sie besonders zuversichtlich waren. Durchleben Sie diesen Augenblick erneut. Sobald Sie diese Zuversicht wieder fühlen, stellen Sie sich einen Sie umgebenden farbigen Kreis auf dem Boden vor. Wird das Gefühl stärker, treten Sie aus diesem Kreis heraus und atmen Sie dabei aus, wobei Sie dieses Gefühl der Zuversicht im Kreis zurücklassen. Denken Sie nun an eine bestimmte Zeit in der Zukunft, für die Sie sich dieselbe Zuversicht wieder wünschen und treten in den Kreis zurück. Dann haben Sie die Zuversicht aus der Vergangenheit mit Ihrer Zukunft verankert. Es funktioniert immer. Jedes Problem ist nur eine Frage des Systems, mit dem man es löst. Ich bin ein rationeller Mensch. Ich verreise nie. Das kann ich mir nicht leisten. Schon gar nicht in exotische Länder. Asien. Nie. Und so kann man sich doch nicht, ich meine, anstecken, oder? Sie wollen mir hier doch nicht etwa einreden, ich hätte mir einen Computervirus beim Handeln eingefangen, der jetzt meine Festplatte, ich meine natürlich mein Hirn. Meinen Körper zerfrisst. Blockaden. Mein Arm wird so schwer. Nein. Warum sollte gerade ich der erste Mensch, der, oder gibt es Präzedenzfälle, wenn das rauskommt, die Kurse? Ich muss sofort telefonieren, selbst wenn es nur ein Gerücht. Stellen Sie sich die Gewinne vor. Das kann nicht sein. Ich bin völlig gesund. Mein Antivirenprogramm wird permanent aktualisiert. Ich werde in die Geschichte eingehen. Eine Verschwörung. Sie müssen in Gentechnologie investieren. Ich bin der Antikörper. Ich war ja schon als Kind nie krank. Immer brav Antikörper entwickeln. Nie geimpft worden, wie die anderen, gegen Grippe. Wespen auf meinem Bildschirm, hab sie in eine Datei eingesperrt und ab in den Papierkorb. Löschen. Download und dann löschen. Wir reproduzieren eine neue Finanzaristokratie, eine neue Sorte Parasiten in Gestalt von Projektmachern, Gründern und bloß nominellen Direktoren. Ein ganzes System des Schwindels und Betrugs mit Bezug auf Gründungen, Aktienausgabe und Handel. Ich habe den Charakter eines Glücksritters. Die Gnadenwahl ist der Zufall. Wenn ich dusche, wird das Gold, das von meiner Haut perlt, den Abfluss verstopfen. Ich würde zu gerne das Blut, das ich hier abhuste, mal genauer ansehen. Die Wespen in meinem Hirn surren. Killerwespen, die den fleißigen Börsenbienchen die Gewinne wegfressen, alle totstechen. Meine Tochter wollte immer Biene Maya sehen. Können Sie mir erklären, warum man nicht auch das Kinderprogramm mit Kursen untertitelt? Man muss die Kleinen doch auf das Leben vorbereiten. Die verstehen das. Es gibt schwarze, graue, weiße Ritter und Bären, Schafe, Bullen. Es ist doch kinderleicht. 10 Regeln, mehr müssen Sie nicht kennen. Wie im Sandkasten ist es. Oder am Strand. Die einen bauen Burgen, die anderen hoffen auf die Flut. Die einen ziehen Gräben, die anderen haben einen großen Ball und schießen alles um. Meine Frau hat mich nie wirklich verstanden. Ich habe ihr gesagt, wir müssen einen klaren Kopf behalten, durchrationalisieren unser Leben. Ich bin kein Trinker. Du bist krank, hat sie mich angebrüllt. Es war ihr Geld. Gut, vielleicht war es ein Fehler, mit der Lebensversicherung zu spielen. Das Haus, Klavierstunden, Ballett, Urlaub, war einfach nicht drin. Also von der Zeit her will ich sagen, Thailand, warum nicht gleich Vietnam, in irgendeiner Bambushütte hocken und Baströckchen flechten? Sie handeln mit Aktien und die knallen sie nieder. Blutrache, Tapetenwechsel, gut, aber nur mit Modemanschluss und Satelliten-TV. Tierkadaver in Uganda oder ein Bunker in Nevada, mir ist es egal. Ich habe einen gesunden Menschenverstand, das ist mein Kapital. Ich lasse mein Geld für mich reisen, das reicht doch. Dann können wir es uns zu Hause gemütlich machen. Jeden Tag kamen Postkarten an. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Meine Tochter, unter Tränen, hat sich die Palmen ausgeschnitten und auf meine Monitore geklebt. Meine Frau ist im Sommer nur mehr zum Supermarkt gefahren, um niemandem zu begegnen. Wieder Januar, so das ganze Jahr. Das hat sie nicht kapiert. So that if we do have to hold them a little bit longer than a day or two or even a week. Today on Wall Street, the Dow Jones opens on 10,450. Before you ever think about becoming a day trader. The Nasdaq closed up 1.5% of investors. Long-term and short-term recommendations at our service. Currencies in the euro buying 93 cents 62. Bought it at 102, 103, sold it at 119, then went short. The dollar is worth 118 yen 29. Ich bezahle Zukunft. Es ist doch wirklich überzeugend. Nur ein bisschen Geduld und alles wäre wieder gut. Ein Spekulant kann 1000% Gewinn machen, aber nie mehr als 100% verlieren. Ich hätte sie schon zu 90% verloren. Ist das eine Antwort? Ich hatte keine Lust mehr, mir von ihr dauernd einen Bären aufbinden zu lassen. Es gab da einen anderen. Klar, dass der zuerst verdächtigt werden wird. Ich kenne ja diese Konstellation von der Börse. Ich würde nie auf einen Gewinn verzichten. Das eine ist, arm geboren zu werden. Das andere arm zu sterben. Nur wenn Sie ein echter Hardcore-Linker waren, können Sie Gewinne mit gutem Gewissen machen. We change the system from within. Eine Riesenblase und wir sind die Nadel. Das falsche Bewusstsein ist wie eine Droge für so einen Stresshormonreaktor wie mich. Mein Körper verlangt nach Gewinnen wie ein ausgemergelter Junkie auf der Straße nach Heroin. Ich möchte einschlafen und reich aufwachen. Meinen Rasen sprengen, Tulpen züchten. Meiner Mutter beim Abwasch unter den Rock kriechen, das Spülmittel von den Handschuhen lutschen, mit denen ich auf die Jagd nach Wespen ging. Meine Frau wollte sich nie eine Schürze umbinden, hat sich nie die Finger schmutzig gemacht. Deshalb habe ich für sie auch eine saubere Lösung gefunden. Ein letzter Liebesbeweis. Vorher das Auto noch in die Waschanlage gebracht, den blauen Bürsten zugesehen, wie sie sich drehen und zu schäumen beginnen. Das Wachs, das von der Decke tropft, den Staubsaugern nachgehört, wenn sie den Dreck von den Sitzen schlürfen. Plötzlich riecht dein Wagen nach einer heilen Welt, als könntest du neu anfangen. Ein neues Spiel und alles geht wieder los. Den Motor anlassen und aufbrechen. Für einen Moment war ich versöhnt, glücklich wie ein Kind. Hab den Kindersitz meiner Tochter gestreichelt und alle Pläne verworfen. Klarer Himmel, mit Sanftmut in die Kurven gehen. Lange vor der Ampel herunterschalten, hoffen, dass es grün bleibt, alles um mich herum Zuspruch, Hoffnung. Menschen, die beim Bäcker stehen, ein altes Paar Händchen haltend auf einer Parkbank, müde Augen, die sich trotzdem auf den Tag freuen. Ich wurde ganz ruhig, dachte mir, jetzt fehlt nur noch etwas Musik. Meine erste Gitarre, meine kleinen ungelenken Finger auf dem Griffbrett, das Instrument fast so groß wie ich. Die Finger am Anfang wehtaten und dann die Hornhaut. Der Stolz, als ich das erste Mal alle Saiten mit einem Griff umfassen konnte. Den Hals. Etwas Gitarrenmusik jetzt und alles würde gut. Ich danke für diese Krankheit. I think what the market is doing is just revaluing tech stock. I'm not excited about the short-term market. I think you do get a correction in the Nasdaq. Having said that, the responsibility for this economic growth, once we get beyond some of these problems, correction is very healthy. And you can just make a decision. Als Kind hatte ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als krank zu sein. mit Fieber im Bett zu liegen, das Thermometer im Mund, meine Mutter im Auge, die meine Beine mit kalten Handtüchern umschlägt, mir sorgend die Hand auf die Stirn legt und meine Brust abhört. Ich hätte mir alle Wespengläser unter mein Bett geschoben und ihr Todessummen hätte mich in einen Urwald getragen, wo ich auf Bärenjagd gegangen wäre. Die Feuerfrösche aus den Flüssen getaucht, die Bullenkäfer am Boden zertreten. Am nächsten Morgen hätte ich die ganze Klasse angesteckt. Mädchen auf die Lippen geküsst und eine gefangen, meine Feinde bespuckt und in ihre Nacken gehustet, in jede Ecke des Pausenhofs gepinkelt und gehofft, dass der Wind mein Gift ihnen wie Pollen in die Nasen treibt. Ich wäre gestorben und hätte gesehen, wie sie alle an meinem Grab stehen und bereuen, Tränen vergießen an den Händen ihrer Mütter, Blumen auf meinen Sarg werfen und ein Häufchen Erde. Selbst der Direktor wäre gekommen und hätte eine Rede gehalten. Nach langer, schwerer Krankheit hat er uns verlassen. Ich hätte mich in eine Wolkendecke gehüllt und alles von oben gesehen. Man ist frei. Man kann auf der ganzen Welt leben und arbeiten. Man ist unabhängig von jeglicher Routine und ist niemandem verantwortlich. Das ist das Leben eines erfolgreichen Traders. Viele versuchen es zu führen, aber nur wenigen gelingt es. Das Spiel hat kein Ende, nur einen Preis. Es ist in Ordnung zu sterben, selbst wenn ich völlig gesund bin. Ich hätte das Gesundsein krank gemacht, mein Leben lang. Trader kommen, Trader gehen. Ich habe eines begriffen. Nur wenn man seine Rechnungen nicht begleicht, kann man hoffen, im Gedächtnis der Geschäftswelt weiterzuleben. Sie werden mich nie vergessen, die Wespen. Erreger von Albert Ostermeier mit Christoph Walz. Musik Andrew Peckler. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Assistenz Christiane Klenz. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2001.